Telekom Fernsprecher Pflügerstraße 11 an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine 0,1 Liter Flasche mit der Aufschrift Landwirt GmbH Wodka 37,5% sowie eine Marlboro und eine Palmal Packung. Zur Ausrüstung meiner unmittelbaren Umgebung gehört ein großer LKW mit einem Kran- und Greifervorrichtung, der hier auf der Pflügerstraße steht und Steine ablädt, sowie zwei blaue Pritschenfahrzeuge mit orangem Blinklicht, die hier diesen Lastwagen und Steine abladenden Lastwagen einfassen, sowie einige Arbeiter, die hier damit beschäftigt sind, in kleinen abgesperrten Arealen im Dreck zu wühlen, beziehungsweise mit Schubkarren hier über die Pflügerstraße zu fahren. Es sieht alles hier nach einer großen Baustelle aus. Kein Mensch weiß, was sie vorhaben, aber vielleicht finden wir hier bei Gelegenheit noch ein Schild, das uns darauf hinweist, um welche Arbeiten es hier geht. Ansonsten, außer einer Dixie-Toilette, die hier für die Bedürfnisse der hier beschäftigten Arbeiter gedacht ist, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.